Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Die Sunday Eve Show, jeden dritten Sonntag im Monat mit Rick Collaire, wird empfohlen von Gunne. Ja, danke Gunne. Herzlich willkommen zur Sunday Eve Show. Heute kein Gast, sondern wieder aktuelle Releases, die ich in den nächsten 60 Minuten vorstelle und eventuell dann im Anschluss, wenn diese Sendung im World Wide Web publiziert wird, gibt es noch ein kleines Spezial, weil derzeit so wahnsinnig viele richtig geile Tracks auf den Markt kommen und ich der Meinung war, ich muss euch das einfach mitgeben. Lasst euch einfach überraschen. Und hier starten wir. Wir starten seicht in die Sendung und ihr hört die neueste Double Standard, erschienen am 15. Juli. Und gerade läuft die Slow Hands Sweetest Debut und danach die Bernoit and Sergio Around the World. Und ich war sehr beeindruckt über dieses danach kommende Cover Around the World. Jeder kennt's, Daft Punk. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Double Standard. Thank you. gehen heute auch around the world. Ihr hört jetzt die neue Mark E, genannt The Day, auf Spectral Sound und erschienen am 21. Juni diesen Jahres. Kommt mit 3 Tracks. Ihr hört den Title Track The Day und daneben gibt es einen, der heißt Special FX, der ist auch sehr gut. Und noch ein Prince Thomas Remix of The Day. Aber von Mark E hier nur einer und dann geht es auch schon weiter mit noch mehr neuen, hotten, heißen Sachen. Viel Spaß! Oscar G and Lazaro Casanova Alone featuring Leslie Cartaya. Dies ist die aktuelle Left Room und die heißt 5 Years of Left Room Sampler. Erschienen am 11. Juli, also brandneu, mit 4 Tracks und das ist die Nummer 1, den habe ich ausgewählt. Daneben habt ihr noch Ing Zack and Matt Tolfway, Waves and Strays and Matthew Burden and Kate with Thought. Ja, klingt sehr gut, geht mehr nach vorn, wir ziehen ein wenig an und genug der Worte, hört einfach rein. Habe ich schon erwähnt, dass ich Wolf and Lamp Fan bin, ein ganz großer. Und hier haben wir die neueste Wolf and Lamp, erschien am 15. Juli. Die Lucky Paul Remixes und Remixes mag jetzt toll klingen. Damit meine ich, es sind nur zwei und ihr hört einen von Gadi Miss Raleigh und Ailey Gold. G-Money vs. Gold Remix von Lucky Paul Thought We Were Alone. Viel Spaß! I thought we were alone. keine Angst, die Pause war beabsichtigt und wenn ihr euch die Wolf & Lamb kauft, werdet ihr wissen warum. Nun habe ich für euch eine Dame, Denise Kürtel, die ich sehr schätze, nicht zuletzt wegen ihres Albums Music Watching Over Me. Und der Track, den ihr gerade hört, ist Best Of und kommt hier ab 1. August als Auskopplung des Albums mit zwei zusätzlichen Remixen. Einer von Dixon, ja, genau der. Und das, was ihr gerade hört, ist Denise Freestyle Version. Ich mag Freestyle, deshalb habe ich den gepickt und euch hier zur Verfügung gestellt. Also viel Spaß! Wir gehen nach Frankreich. Vielleicht hören das hier einigen. Das, was ihr hört, nennt sich Slow. Do We Need. Das ist eine EP mit 3 Tracks. Und wie ich dem Pressetext entnehme, ist es angelehnt an die Slow-Idole My Bloody Valentine's, The Smith and Happy Mondays. Ich würde fast meinen, ein little bit retro. Mir gefällt es. Ich hoffe euch auch. Erscheint am 15. August. Ist noch ein Weilchen hin, ja. Auf Pschent. A second love. Dies ist Coat of Arms, Is It Something? Und wird am 25. Juli auf Future Boogie Recordings erscheinen. Das Ganze nennt sich Future Boogie Recordings Presents a Summer Wired EP. Und darauf werden 3 Tracks enthalten sein. Dieser, den ihr hört, Lucas A Bigger Splash und Bailing Without You. This is something. Jetzt hören wir etwas vom Label Need Want und dies wird erscheinen am 21. Juli. Es handelt sich dabei um Interpretationen von Robert Owens One Body und ich habe herausgepickt die Nicholas-Interpretation. Kein Nicholas Jar, nein, das ist ein Nicholas von Need Want aus Italien und ich hoffe, euch gefällt's. Down Rebels heutigen Tag in dieser Sendung, und diese kommt von Sub N featuring Anomaly Jones, nennt sich Misleading, wird am 18. Juli erscheinen und beinhaltet 4 Tracks, und wir hören hier Positive Expression. der letzte Track der ersten Stunde der Sandy Eve Show. Und ihr hört Mowgli, I Got a Feeling auf More Music. Das Ganze wird am 18. Juli veröffentlicht und kommt als Two-Track-EP. Neben I Got a Feeling, was ihr hört, gibt es La Locomotiva im And Me Remix. Man darf gespannt sein. I really do believe that. Hallo, wir sind Stefan und Axel von Jazz & Hoover. Und ihr hört die Sunday Eve Show auf Coloradio. Frisch in die zweite Stunde und ihr hört Matthew Plex with Falling. Und ja, das Stück an sich ist neu auf Vision Quest am 11. Juli erschienen, aber viel mehr möchte ich jetzt auf die neue Watergate Compilation eingehen, und zwar die Nummer 8. Gemixt hat das Ganze Lee Curtis, der aus Detroit entstammt und mittlerweile in Berlin lebt. Lee ist bei mir schon länger auf dem Schirm, nicht zuletzt, da er auf Wolf & Lamb veröffentlichte und mir das sehr gut gefallen hat. Die Watergate 8 ist fast schon brillant, also mir gefällt sie richtig gut. Jetzt hier eben die Matthew Plex herausgezogen. Danach werde ich DUP spielen. Und Matthew Plex selbst ist auch ein gern gesehener Künstler in meinem Recordback. Aufgefallen ist er mir mit seinem Album, welches im Februar erschienen ist, auf Wastown Rebels und Live Index heißt. Sehr zu empfehlen, weil richtig gut, und ihr hört es jetzt am Falling. Der Mann weiß, wie man produziert. Wer das gute Stück käuflich erwerben möchte, auf Vision Quest erschien und heißt Spring Summer Collection, ist eine EP mit 3 Tracks. Neben Missio Plex gibt es auch noch Tale of Us und Pillow Talk. Sagt uns, dass man mit recht wenig viel erreichen kann, denn mehr als Mix Your Sex

your sex. Mix your sex. Hier haben wir einen Track, der am 15. August auf Southern Fried erscheinen wird, von Luca Thee and Briganti featuring Ali Love. Es nennt sich Different Morals und ist eine 5-Track-Single mit verschiedenen Mixen. Ich habe für euch den Danny Days Mean Mix ausgewählt. We got different morals. Jetzt tun wir was für die Physis. Eine neue Get Physical, die am 25. Juli erscheinen wird. Produziert wurde das Ganze von Mandir, oder besser Mandy and Matthew Deer. Das Ganze heißt Buddies und als LP bzw. Vinyl gibt es 3 Tracks mit satten Remixes und für die Digitalliebhaber gibt es 2 Bonustracks. Ihr hört hier den Smash TV Remix. Ja, der ist das Digital Only, also nur als MP3 oder Wave erhältlich. Hat mir persönlich am besten gefallen, rockt, ja, und ich würde sagen, hört da einfach selber. We'll be right back. wir hören noch eine Get Physical und zwar von Audiofly featuring Fiora. Nennt sich Six Degrees und erscheint am 8. August. Ich habe für euch den Booga Shade Remix ausgewählt. Auf der Single sind insgesamt 3 Tracks drauf. Einmal das Original, einmal ein Tale of Us Remix und eben dieser hier, den ihr gerade hört. Dieses gute Stück geht ordentlich vorwärts und nennt sich Alive from the Opium Den von Silicon Soul und erscheinen wird es auf dem Label Dark Room Dubs am 8. August und ist die 50. Auskopplung. Von The Opium. Dan ist eine 3-Track-EP. Neben eben, was wir hörten, Live from The Opium Dan, gibt es die Time Winer's Mirror, die einmal als Original und einmal im Kiki Darkroom Dub vertreten ist. Ich habe mich jetzt für das Original entschieden und bleibe bei der Aussage, dass es ordentlich nach vorne geht. Und ich bin extrem begeistert von dieser 50. Auskopplung auf Darkroom Dubs. Also viel Spaß mit Silicon Soul. Dann lege ich noch einen nach. Das, was ihr gerade hört, ist Simeon Mobile Disco, nennt sich Gizzard. Erscheinen wird es am 25. Juli auf Delicious. Ja, das ist das eigene Label von Simeon Mobile Disco. Und Gizzard ist die Nummer 5. and good evening. This is Derek Carter from Chicago, and you're about to listen to my girl Heidi, giving it up, bringing you something that you ain't never had before. Some funk for your soul to make your jelly roll, and you know that's how we go. One more time, dropping it down. My girl, get down. Ja, jetzt runden wir die 2 Stunden Freshly Squeezed ab mit Heidi's Jackathon. Heidi vom BBC Radio, jene Lady, die die Jackathon Partys erschuf und jetzt anlässlich dieser gut funktionierenden Sache es eine Compilation auf Get Physical gibt, die am 25. Juli erscheinen wird. Zur Compilation gibt es auch eine EP mit 4 Tracks, die ebenfalls demnächst erscheint. Ich habe mir hier jetzt ein paar Tracks herausgepickt. Wie ihr schon am Intro hörtet, ist Derek Carter dabei mit Vocus. Yeah, yeah. Was ihr gerade hört, ist Soul Clap Incoming Bitch. Und dann, danach gibt es noch eine mit Porphyry, dazu werde ich selbst noch etwas sagen. Und jetzt groove on. I think it's time for the bitches to get a little lower. Lower than last time. That's right. I want you bitches to be under. That's right. If you see under, be under that motherfucker. Loud, bitch. Lower than a fucking pregnant ass stomach, bitch! Lower! For what you doing standing, bitch? Get down! Fucking incoming, bitch! Incoming! Get down! Kind of thing that feels so real. Is this the kind of feeling that you are trying to let the people in on? Is this where it's at right now? Cause I'm feeling this. Waves and Strays, What You Want. Direkt angesiedelt nach Soulclap auf der Compilation. Ich vergaß zu sagen, die Compilation ist eine Mix-Compilation, Non-Stop, Mix by Heidi. Ja, hammergeil, ja, kann ich nur sagen, denn es sind insgesamt 18 Tracks, Intro und Outro, also 16 Tracks, die es in sich haben. Soulclap habt ihr schon gehört, jetzt Waves and Strays. Anja Schneider ist mit drauf, DGT, D-Tron, Ecto One, Matt Torfey, Jamie Jones, Boris Werner und Steve Buck. Ja, das Ding knallt und am geilsten finde ich persönlich die Vocals von Derek Carter, aber hört selbst. Right about now, stuff's about to get crucial. Nah, you know, I want to say some other words and put a little stank on it, but we try to keep it PG so that the kids can listen to it too. Heidi is for the kids. Mit Hoof the Freak. Yeah. Der Freak hier am Mikrofon merkt gerade, es neigt sich dem Ende. Nichtsdestotrotz genießt Hoof the Freak. Thank you. enjoy this. Love on it, dig it, tell a friend. Alright. Es läuft der letzte Track. Jamie Jones with it, y'all. Ich bedanke mich, dass Ganze hier die 2 Stunden, die ihr gerade hört, im Internet www.sandyeve.de, www.soundcloud.com/colère, Facebook, Google Plus und was es nicht noch alles gibt. Wem es gefällt, der möge sein Plus One or Like mir zugutekommen lassen oder einfach weitersagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Reinhören und bye bye.